Wenn die weißen Dampfer fahren zum Eierhaus, wenn die weißen Dampfer fahren nach Erkner raus, dann steh ich da, seh ihnen nach und bin ein Kind. Ach, die Zeit zählt nicht nach Jahren, wenn die weißen Dampfer fahren. Na, die nur von alle Zeit, bin woanders weit gefahren, fand kein Meer in mir so weit wie den See der Kinderzeit. Wenn die weißen Dampfer fahren, da seh ich ihnen nach und bin ein Kind. Wenn die weißen Dampfer fahren zum Eierhaus, wenn die